مؤسس الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem Fajr-Unterricht. Der 87. Fajr-Unterricht von das Buch Jama'al Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 21. Hadith. An Sufyan ibn Abdullah radiallahu anhu, qala qultu ya Rasulallah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qala قل آمنت بالله ثم استقم. Ibn Rajab, also der 21. Hadith ist von Sufyan ibn Abdullah radiallahu anhu. Er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, sage mir im Islam eine Aussage, wonach ich keinen nach dir oder außer dir frage. Er sagte, sprich, ich glaube an Allah, und dann bleib gerade und dann hab Istiqama. Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith überlieferte Muslim von der Überlieferung von Hisham ibn Urwa von seinem Vater von Sufyan. Und Sufyan ist Ibn Abdullah al-Thaqafi al-Ta'ifi. So heißt er, Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi al-Ta'ifi. Er hatte ein Lahu Suhba, yani er war ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn es eine kurze Zeit war. Und er war ein Vertreter von Umar ibn al-Khattab, als er Khalifa wurde, in At-Ta'if. Okay? Er war sozusagen der Statthalter für Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, in At-Ta'if. Radiallahu anhum ajma'in. Und dieser Hadith wurde auch von Sufyan ibn Abdullah anders überliefert, mit anderen Überlieferungsketten überliefert, mit dem Wortlaut, das mehr ist, yani, was noch mehr Hinzufügungen gibt. So überlieferte es Imam Ahmad und der Tirmidhi und Ibn Majah von der Überlieferung von al-Zahri von Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ma'iz und bei Tirmidhi von der Überlieferung von Abdurrahman ibn Ma'iz von Sufyan ibn Abdullah. Er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, erzähle mir eine Sache, an der ich festhalte. Er sagte, sprich, mein Herr ist Allah und dann bleib gerade. Ich sagte, ja Rasulallah, was ist das Größte, worüber du über mich oder was du über mich fürchtest? Er nahm seine Zunge in der Hand und sagte, das da. Allahu Akbar. Und der Tirmidhi sagte, Hadithun Hasanun Sahih. Und dieser Hadith überlieferte auch Imam Ahmad al-Nasai von der Überlieferung von Abdullah, von Abdullah ibn Sufyan al-Thaqafi, von seinem Vater, dass ein Mann sagte, ja Rasulallah, befehle mir im Islam eine Sache, wonach ich keinen nach dir frage. Er sagte, sprich, ich glaube an Allah, dann bleib gerade. Ich sagte, was soll ich fürchten? Was soll ich dann fürchten? Er sagte, er zeigte auf seine Zunge. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte dann auf seine Zunge. Okay? Und wir haben schon oft, das heißt in den Fajr-Unterrichten oder in anderen Unterrichten, über die Gefahr der Zunge geredet. Aber es ist immer gut, dass man daran erinnert, weil Allah azza wa jalla sagt im Koran, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Erinnere, denn die Erinnerung nutzt die den Gläubigen. So, die Zunge ist das Schlimmste und das Größte, was der Prophet über diesen Sahabi oder für diesen Sahabi gefürchtet hat. Warum? Weil ein Wort, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Wort, das man sagt, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, inna rajula la yaqulu al-kalima la yulqi laha balan tahwi bihi fi jahannama 70 kharifa. Der eine sagt ein Wort und dieses Wort ist so leicht für ihn und so yani minderwertig für ihn und so yani, er denkt nicht einmal über dieses Wort nach. Aber dieses Wort stürzt ihm in Jahannam 70 Jahre oder 70 Herzen. Und niemand soll auf den anderen zeigen. Jeder soll auf sich selber schauen und sich selber achten. Denn la tukallafu illa nafsak. Du bist für dich selbst verantwortlich. Ja? Denn der Glückliche ist, wie wir bereits gesehen haben, der die Sünden, seine Sünden wie die Berge sieht und nicht auf die Sünden der anderen schaut. Denn keiner von uns hat einen Schlüssel bekommen für Al-Jannah. So wie Abu Bakr, der beste Mensch nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr sagt, Wallahi la amanu makra Allah, walau kanat ihda rijlaya fil Jannah. Wallahi, ich bin mir von Allahs List nicht sicher, selbst wenn ich schon einen Fuß in Jannah hätte. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Qulubu bayna isba'ayni min asabi'i ar-Rahmani yuqallibuha haythu yasha. Die Herzen sind zwischen zwei Fingern von den Fingern des Erhabers, er dreht sie wie er will. Und von den Zeichen, in der wir heute leben, von der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte, ist, und wir haben sie oft in dieser Zeit gesehen, der einer von euch steht als morgen auf als Mu'min und übernachtet als Kafir. So schnell dreht sich das. So seid ihr nicht über dich sicher. Wallahi, Al-A'malu bil-Khawatim. Al-A'malu bil-Khawatim. Das, womit dir abgeschlossen wird, das zählt. Das zählt. Du kannst dein Leben lang ein Kafir sein. Aber wenn du kurz vor deinem Tod den Islam annimmst, stirbst du als Muslim. Und du kannst dein Leben lang sogar als Muslim geboren sein. Aber Wallahi, bei deinem Tod machst du eine Aussage oder eine Tat und du bist als Kafir gestorben. Wir kennen alle, oder viele von uns kennen, den Hadith von dem Sahabi, für den Mann, der in einer Ghazwa war, in einer Schlacht war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Mann kämpfte so hart. Er war ein Mujahid. Er ist ausgerückt fi sabilillahi azza wa jal, hat Hijra gemacht, hat Jihad gemacht. Und er kämpfte so hart, dass die Sahaba sogar ihn bewundert haben. Haben gesagt, schau dir den an. Der ist glücklich, der hat gewonnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er huwa fi nar. Er ist im Feuer. Die Sahaba sagen, schau wir. Er sagt, huwa fi nar, aus. Die Sahaba verfolgten ihn dann. Dann sahen sie ihn verletzt. Er war verletzt. Und konnte seinen Schmerz nicht aushalten, hat sich selbst umgebracht. Allahu Akbar. So sei dir nicht sicher über dich. Und Wallahi, der Glückliche ist derjenige, der mit sich selber abrechnet, bevor mit ihm selbst abgerechnet wird. Bevor er stirbt. Bevor der Tag kommt, womit dann mit ihm abgerechnet wird. Weil wenn du jetzt mit dir abrechnest, kannst du noch was korrigieren. Kannst du noch schauen, jeder erfolgreiche Geschäftsmann hat eine Buchführung, Buchhandlung. Schaut, macht eine Inventur, macht eine Abrechnung, Jahresabrechnung, Monatsabrechnung, Wochenabrechnung. Schaut, ich habe zum Beispiel so und so viel, 500 Euro ausgegeben, habe 800 Euro gewonnen. Das heißt, im Ende bleibt mir was? Eingenommen, 800 Euro, im Ende bleibt mir 300 Euro über. Ah, mashallah, schönes Geschäft. Der Dumme ist derjenige, der nicht mehr abrechnet. Und am Ende stellt sich vor, der hat 5000 Euro ausgegeben und hat 2000 Euro eingenommen, hat verloren. So rechne mit dir ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Und das Leben ist voller Abrechnungen. Denn du hast, Allah Azza wa Jal hat dir schon Beispiele in der Dunya gegeben, für das, was du machst. Für das, was du machst. Egal, was du machst, für Din oder Dunya, hat Konsequenzen. Sogar bei diesem Tawarit, wenn du was machst, hat es Konsequenzen. Wenn du heute jemand auf der Straße schlägst, hat das für dich Konsequenzen. Wenn du heute gegen einen Mensch übertretest, hat das für dich Konsequenzen. Und was ist dann, wenn du gegen Allah subhanahu wa ta'ala übertretest? Darüber denkt keiner nach. Okay? Deswegen ist immer schön, dass man daran erinnert, an die Zunge. Bewahre deine Zunge und rechne mit dir ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Und die Aussage von Sufyan ibn Abdullah zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: Sage mir im Islam eine Aussage, wonach ich keinen nach dir frage, ist eine Forderung von ihm, dass er ihm etwas, Worte lernt, die umfassend sind für den Islam. Die den ganzen Islam umfassen, die genügen, damit er niemanden nach ihm, sallallahu alaihi wasallam, benötigt. So sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam: Sprich, ich glaube an Allah, und dann bleib gerade. Und in der anderen Überlieferung: Sprich, ich glaube, mein Herr ist Allah, und dann bleib gerade. Also in der anderen Überlieferung: Sprich, mein Herr ist Allah, und dann bleib gerade. Und das ist entnommen von der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Inna alladhina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله عز وجل sagt in Surah Fussilat, Vers Nummer 30, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann bleiben sie gerade, über die kommen die Engel herab. Habt keine Angst und seid nicht traurig und freut euch über Al-Jannah, die euch versprochen wurde. Die Engel kommen zu ihnen am jüngsten Tag, Daniel. Hab keine Angst. Hab keine Angst für das, was du hinter dir gelassen hast. Ab dem Moment, wo du deinen Fuß auf diesen Weg setzt, für Allah subhanahu wa ta'ala, hab dann keine Angst. Hab keine Angst vor einem Tagut. Hab keine Angst um die Versorgung. Hab keine Angst um Geld. Hab keine Angst um die Menschen. Oder vor den Menschen. Hab keine Angst. Du hast Hijra fi sabilillah azza wa jal gemacht. Dann, so wie du dich körperlich von diesem Tawarit getrennt hast und so wie du dich von dem ganzen Schmutz da getrennt hast, dann hab keine Angst. Warum? Weil deine Versorgung ist bei Allah. Wie Allah azza wa jal in den anderen Vers sagt: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sprich, nichts wird uns treffen, außer das, was Allah für uns geschrieben hat. Huwa Maulana, er ist unser Herr, er ist unser Unterstützer. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Hab keine Angst. Hab keine Angst, wenn überall steht, der wird gesucht und der wird gesucht und der und du bist das und du bist das und du bist das. Hab keine Angst, wenn die Scharen sich versammeln und vereinen gegen dich. Denn vergiss nicht, du bist stärker. Du bist stärker durch was? Du bist stärker durch Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imana, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diejenigen, die zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich gegen euch gesammelt, verscharrt, vereint. Die haben sich gegen euch ausgerüstet. Die haben Geheimdienste, die haben das. Bild, Flade und so weiter und so fort. All das, Bildzeitung, Welt Online, was weiß ich alles. All die versammeln sich gegen dich. So fürchte dich vor ihnen. Der Oberclown kündigt an das und das. Und die hässliche Hexe da kündigt an das und das. Und dann fangen sich manche an zu fürchten. Kommt er raus, der Oberclown, und sagt, ja, die sind gefährlich und die sind das und die sind das, und tut 1000 Soldaten gegen unbewaffnete Menschen, gegen Frauen und Kinder schicken. 1000 Soldaten schickt er gegen unbewaffnete Leute. Gegen Frauen und Kinder und Leute, die nichts haben, die sich nicht wehren können. Was macht er dann, wenn er gegen Mujahidin dann steht? Wallahi, 1 Million werden ihn nicht nutzen. 1 Million Soldaten. Die gehen da rein und tun auf Männer, weil die wissen, da gibt es niemanden, der sich wehren kann. Aber wallahi, sollen sie sich einmal ihre Männlichkeit unter Beweis stellen und eine Stunde in der Straße von Kunduz spazieren gehen. Soll der Oberclown, und ich fordere ihn heraus, dieser Oberclown und diese andere Hexe, ich fordere sie heraus. Geht einmal einmal für eine Viertelstunde in der Straße von Kunduz oder in Kandahar oder in Waziristan in Mir Ali spazieren. Egal wie viele Wachen ihr mitnimmt. Macht das einmal. Macht das einmal. Zeig mir, wie deine Männlichkeit. Nimm deine 1000 Soldaten und stell sie auf den Marktplatz in Kabul oder in Kandahar. Oder noch besser, stell sie in Bagdad oder in Fallujah. Dann will ich deine Männlichkeit sehen. Dann sind sie beide, auch wenn die militärisch überlegen sind, aber dann haben sie zumindest Soldaten gegen Soldaten. Aber kommst du mir gegen Frauen und Kinder und kündigst, das war ein historischer Erfolg? Was für eine minderwertige Ratte du bist. Diese Leute tun auf Männer gegen Frauen und Kinder, Wallahi nur. Wallahi gegen Frauen und Männer. Aber wenn es um Männer, um Löwen geht, dann wissen sie sehr gut Bescheid. Ja, Achi, ich gebe euch ein kleines Beispiel und jeder, der jeder Bruder, der im Gefängnis war, Wallahi kann das bezeugen. Wir waren im Gefängnis. Wir waren im Gefängnis, eingesperrt, Freiheit entzogen, alles, schwach bis zum geht nicht mehr. Und manchmal sogar wurden wir zurückgeholt vom Folter. Yani, du bist körperlich am Ende. Ja? Und Wallahi, wir haben uns mit 16 Spezialeinheitssoldaten geführt. Mit Hand- und Fußfesseln. Wenn sie vor so einem, der so schwach ist und eingesperrt ist und Mauern über Mauern so viel Angst haben, Wallahi, meine Ex-Frau, die war sowas von schwach. Die war am Ende. Die war körperlich auch schwach. Wallahi, die haben sie mit 16 Spezialeinheitssoldaten geführt. Unsere Schwester Musaif Lail Ansari, Wallahi, die haben sie mit Hubschrauber und Spezialeinheit und so. Meine Ex-Frau, diese Soldaten, Spezialeinheit, die gehen zum Richter und sagen, wir fühlen uns bedroht, wir haben Angst. Er hat gesagt, yani, irgendwann einmal hat das eine Grenze, yani, das ist jetzt lächerlich. Wenn Cobra und SEK-Beamte Angst vor einer Frau haben, die noch dazu gefangen ist. Subhanallah. So, das ist ihre wahre Größe. Das ist ihre wahre Größe. Und noch schwächer, damit du ihre Schwäche siehst, noch mehr siehst du das, dass sie gegen Leute vorgehen, militärisch und mit Muskelkraft, die nur reden. Was haben wir in Deutschland gemacht? Wir haben damals nur geredet. Zumindest noch nur geredet. Ha? Bis unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wurde. Da gibt es keinen Platz für Reden mehr. Aber gegen dieses Reden, ha? Verfassungswidrig und stürmen und ha? Gegen ein Koran, ein Buch. Ein Buch, das musst du dir so bildlich vorstellen. Ein Buch gegenüber einem Soldat. MashaAllah. Und nicht ein Soldat, sondern 1000 Soldaten. Und Ministerien und Versammlung von Innenminister. Was ist hier los? Seht ihr, wie schwach die sind? Das ist die wahre Schwäche. Und dann sagt er mir, historischer Erfolg? Der 11. September war ein historischer Erfolg. Wenn wir schon reden. Das ist was in die Geschichte eingeht. Aber dieser Oberclown, der kommt in den Müll der Geschichte. Als Oberclown. Und fertig ist die Geschichte. So sagen die Engel, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Warum? Weil Allah Azzawajal mit dir ist. Ja, Achi, wir müssen uns das wirklich, wir müssen das verstehen. Wir müssen uns das yani verinnerlichen. Allah Azzawajal hat diese Erde und die Menschen da drauf und alles, was sie haben, erschaffen. Vor was fürchtest du dich? Allah Azzawajal, die brauchen, damit sie eine Waffe herstellen, brauchen sie, die müssen die Erde begraben und die müssen das und so viel Geld ausgeben und Beschlüsse unterschreiben und Verträge machen. Allah Azzawajal sagt, kun. Fayakun. Sei und es ist. Was fertig. Wallahi Allah Azzawajal, und wir bitten Allah Azzawajal, dass er das macht, dass er Deutschland so nimmt und umdreht. Möge Allah Azzawajal Deutschland vernichten und die Muslime damit retten. So habt keine Angst. Wala tahzanu. Und seid nicht traurig. Seid nicht traurig wegen das, was du hinter dir gelassen hast. Die schöne Wohnung, die Familie, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Geld, Versorgung, Luxus, Auto, Essen, Trinken, all das, hab keine. Sei nicht traurig wegen dem, was du gesagt hinter dir gelassen hast. Warum? Weil ab dem Moment, wo du dich auf diesen Weg setzt und einen Fuß auf diesen Weg stellst, arbeitest du für was anderes. Arbeitest du für Al-Jannah. Al-Jannah. Für das Paradies. Was willst du noch mehr? Was willst du noch mehr? Du arbeitest nicht nur für dich. Du arbeitest für die ganze Umma. Wie soll ich in Ruhe in diesem Luxus sitzen bleiben, während Millionen von Muslimen kein Essen auf den Tisch jeden Tag bekommen? So ändert sich ab dem Moment die Trauer des Menschen. Ja, früher war man traurig, weil man 100 Euro nicht gewonnen hat. Oder weil man sogar weniger, 20 Euro nicht gewonnen hat. Heute ist man traurig über die Muslime. Über das Leid der Muslime. In Burma. In Arakan. In Indonesien. In Kaschmir. In Syrien. Und sogar die einfachsten Länder. Geh einmal in die Türkei oder in Ägypten. Oder geh einmal in Somalia. Wallahi, es gibt Millionen, die finden nicht zum Essen. Die dir fast die Hand küssen, damit du ihnen ein paar Cent gibst. Subhanallah. So sei nicht traurig. Denn das, was du hinter dir gelassen hast, ist wallahi nur Müll. Ist nur Müll. Im Gegensatz zu das, was dich erwartet. So sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah zum Beispiel in Zad al-Muqayyin, in A'lam al-Muqayyin, nein, entschuldige, in Zad al-Ma'ad sagt er das. Er sagt, die Menschen, es ist eine lange Rede von ihm, aber kurz gefasst, er sagt, sobald der Mensch sagt, ich glaube, er redet über den Vers Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Die Anfangsverse von ungefähr die 11 ersten Verse von Surah Al-Ankabut. Glauben etwa die Menschen, dass sie gelassen werden, dass sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Und gewiss, wir haben diejenigen, die vor ihnen lebten, geprüft. So wird Allah die Lügner von dem Wahrhaftigen erkennen. Er sagt, kurz gefasst, sobald du sagst, ich glaube, die Gesandten kamen und befahlen, die Menschen zu glauben. So, wer sagt dann, wer an die Gesandten glaubt und ihnen folgt und sagt, ich glaube, der wird von Allah Azzawajal geprüft und heimgesucht. Aber derjenige, der nicht glaubt und nicht sagt, ich glaube, der soll niemals denken, dass er von der Prüfung entkommt. Denn Allah gewährt ihm nur Aufschub und dann nimmt er ihn. So, jeder wird geprüft. Die Prüfung ist ein Muss für jede Seele, die glaubt oder sich vom Glauben abwendet. Jedoch, derjenige, der Gläubige, wird geprüft und dann bekommt er das gute Ende in Dunya und Akhira. Und der Kafir wird in der Dunya bestraft und in der Akhira. Okay? Und der Imam al-Shafi'i, rahimahullah, wurde gefragt. Er sagte, was ist besser für einen? Dass er die Macht bekommt? Dass er Macht bekommt? Oder dass er geprüft wird von Allah? Er sagte, er wird niemals die Macht bekommen, bis er geprüft wird. Niemals. Geht nicht. Bist du besser als die Propheten? Ja? Und dann sagte er, warum aber, wenn das so oder so ist? Ibn al-Qayyim stellt ja die Frage. Er sagt, die Bedeutung von seinen Worten. Wenn sowieso jeder geprüft wird, warum glauben dann nicht alle? Er sagt, das, was sie dazu bringt, ist, dass der Mensch voreilig ist. Sie wollen jetzt. Auf jetzt schaut er, unter seinen Füßen. Ja? Das ist alles. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Allah sagt das im Koran. Gewiss. Nein, ihr liebt das Eilige und lässt den Jenseits. Aber der Muslim arbeitet für Dunya und Akhira. Für Dunya und Akhira. Deswegen sei niemals traurig. Sei niemals traurig wegen das, was du hinter dir gelassen hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wallahi, Allah azza wa jal wird dich mit Besserem ersetzen. Es reicht schon. Und ab dem ersten Augenblick, und jeder, der diesen Weg beschreitet, weiß es, ab dem ersten Augenblick, wo du die Hijra fi sabilillahi azza wa jal machst, wallahi, diese Ruhe in deinem Herzen, diese Ruhe und dieser Gefühl von Sicherheit, obwohl die ganze Welt sich gegen dich verscharrt hat, normalerweise solltest du derjenige sein, der sich am meisten auf der Welt fürchtet. Ha? Aber wir bitten Allah azza wa jal, dass wir von denjenigen sein, die so sagen, wie Musa alaihi salam sagte, als er von Pharao mit seinen Leuten wegrannten oder ja, entkommen wollten, ja, haben die Leute, das Volk von Musa gesehen, dass sie fast eingeholt werden von Pharao und seine Soldaten. So sagten sie, wir werden eingeholt. Was sagt Musa? Er hat nicht einmal zurückgeschaut. Er sagt, Kalla, inna ma'i rabbi sayahdi. Nein, mit mir ist mein Herr, er wird mich recht leiten. Diese Ruhe und diese Zufriedenheit und dieser Gefühl von Sicherheit, wallahi, das hat nicht einmal die Merkel in ihren Hochsicherheitsgefängnis da, ja, wo sie sitzt. Wallahi, sie ist gefangen zwischen ihren Soldaten und Verfassungsschmutzer und Ferkelschmutz und ja. Dieses Gefühl von Freiheit und dieses Gefühl von Sicherheit, ja, das ist die erste Gabe von Allah azza wa jal auf diesem Weg. Und Zufriedenheit. Möge Allah azza wa jal uns befestigen. وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Und freut euch über Al-Jannah, welches euch versprochen wurde. So, erstens einmal keine Angst und keine Trauer und noch dazu Jannah. Was ist da noch mehr? Und seine Aussage, subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann bleiben sie gerade auf dem Weg. Ja? So gibt es keine Angst über sie und sie werden nicht traurig sein. Das sind Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Dies sind diejenigen, die Bewohner des Paradieses. Ewig werden sie darin verweilen. Ein Lohn für das, was sie taten. Was sie zu tun pflegten, besser gesagt. Surat al-Ahqaf 13 bis 14. Und hier, meine lieben Brüder, kann man aus diesen Versen und diesen Hadith was ganz Schönes nehmen. Und das, darin ist auch eine Antwort auf die Murji'a und die Jahmiya. Was denn? Allah azza wa jalla, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt was? Sprich, mein Herr ist Allah und dann bleib gerade. Und Allah sagt in diesen Versen, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Sagen und dann tun. So hat Allah Azza wa Jal die Aussage immer mit was? Mit der Tat verbunden. Du findest es auch oft in dem Koran. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. Nicht nur آمَنُوا, خلاص, يعني Herzen, Ende. Nein. Deswegen, aus diesen Beweisen nehmen die Gelehrten was? الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ. Okay? Al-Imanu, das muss man eigentlich auswendig lernen. Al-Imanu, Qawlun wa Amalun wa Niyya, Yazidu wa Yanqus, Yazidu bil Ta'at wa Yanqus bil Ma'as. Der Iman ist eine Aussage, Tat und Niyya. Sinkt und steigt. Ja? Sinkt und steigt. Sinkt mit den Sünden und steigt mit den guten Taten. Und An-Nasa'i überlieferte in seinem Tafsir von der Überlieferung von Suhail ibn Abi Hazm, er sagte, Thabit erzählte uns von Anas, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam den Vers gelesen hat, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, den Vers, den wir vorhin gelesen haben, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann bleiben sie gerade, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und jetzt passt gut auf, dies haben viele Menschen gesagt, und dann wurden sie Kuffar. Qawlun wa amal. Er sagt, das Sagen, das haben sie vielen, es gibt viele, die das gesagt haben. Rabbunallah. Wie oft hörst du das? Rabbunallah, mein Herr ist Allah. Ich glaube an einen Gott. Aber dann wurden sie Kuffar. Ja? فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقَامَةِ So, wer darauf stirbt, wer auf Rabbunallah, auf La ilaha illallah stirbt, so ist er von den Leuten der Geradigkeit, der Geradheit. Ja? Und der Tirmidhi überlieferte es auch, und der Wortlaut bei ihm ist, dies haben viele Menschen gesagt, oder dies haben die Menschen gesagt, und dann wurden die meisten von ihnen Kuffar. So, wer darauf stirbt, auf La ilaha illallah, so ist er von denjenigen, die gerade blieben. Und er sagte, Hasanun Gharib. Dieser Hadith ist Hasanun Gharib. Und Suhail, über dem wurde gesprochen, yani, der Überlieferer, ja, wegen sein Auswendiglernen, yani, dass es ein bisschen schwach ist meistens. Und Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, sagte über den Tafsir, ثُمَّ اسْتَقَامُوا Und dann bleiben sie gerade. Er sagte, لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا Ah. Die sagen, unser Herr ist Allah, und dann machen sie kein Schirk. Okay? Die tun niemanden oder etwas neben Allah beistellen. Okay? Weil wenn du heute schaust, viele sagen La ilaha illallah. Hosni Mubarak sagt La ilaha illallah. Ja? Abdi Shaitan von Jordanien sagt auch La ilaha illallah. Oder von Arabien. Ja? Sagen alle La ilaha illallah. Atatürk hat La ilaha illallah gesagt. Wahrscheinlich. Ja? Aber der Schirk macht La ilaha illallah kaputt. Deswegen sprich La ilaha illallah, damit kommst du in den Islam rein. Natürlich mit der Absicht, einen Eintritt in den Islam. Und dann bleib gerade. Mach keinen Schirk. Und es wurde auch von ihm überliefert, yani von Abu Bakr, dass sie zu keinem anderen Gott außer ihm, subhanahu wa ta'ala, schauen. Yani, sie bleiben darauf gerade, dass Allah ihr Herr ist. Und von Ibn Abbas wurde überliefert mit einer schwachen Überlieferungskette, dass er sagte, dies ist die billigste oder die kleinste oder die kürzeste Ayah in Allahs Buch. Kurz gesagt, zusammengefasste Ayah. Sie sagten, unser Herr ist Allah, und dann bleiben sie gerade. Sie bleiben gerade auf Shahadatu an la ilaha illallah. Sie bleiben gerade auf La ilaha illallah. Okay? Und es wurde das Gleiche überliefert von Anas und Mujahid und Al-Aswad ibn Hilal und Zayd ibn Aslam und Saddi und Ikrima und andere. Und es wurde von Umar ibn Khattab radiallahu anhu überliefert, dass er diesen Vers gelesen hat auf dem Mimbar. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ja? Dann sagte, sie spielen nicht wie der Fuchs. Sie spielen nicht. Weißt du, wenn der Fuchs eine List macht, ja, das machen sie nicht. Das bedeutet vom Mastaqamu. Okay? Und es, Ali ibn Abi Talha überlieferte von Ibn Abbas über die Aussage Allahs, vom Mastaqamu, und dann bleiben sie gerade. Sie bleiben gerade auf die Erfüllung oder Verrichtung seiner Pflichten. Okay? Das ist die Bedeutung. Und von Abi al-Aliya, dass er sagte, und dann, vom Mastaqamu, yani, sie machen Ikhlas für ihn, Sie sind aufrichtig für ihn in der Din und Amal. In Din und Tat. Nur für Allah Azza wa Jal gebühren. Und von Qatada, dass er sagte, sie bleiben gerade auf die Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Hasan, wenn er immer diesen Vers gelesen hat, sagte er, Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqama. Er sagte, oh Allah, du bist unser Herr, so gewähre uns al-istiqama, Geradlinigkeit. Okay, wir bleiben hier inshallah stehen, damit es nicht lange wird. Sag subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum.